Telekom, Fernsprecher Skalitzer Straße 72, ungefähr Ecke Oppelner Straße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine leere Tüte mit der Aufschrift Milk Shuttle Minis sowie eine leere Becks-Bierflasche, Verpackungen der Firma McDonald's, Rittersport, Haribo, Hustinetten, Sternburg Export sowie Apfelsinenschalen, Silvesterraketen und einige Vögel, die hier in den Beeten im Müll herumpicken. Ansonsten, außer einem frisch von einem Fahrradreifen plattgefahrenen Hundekothaufen und an einem Fahrradständer geparkten Fahrrädern hier in der Skalitzer Straße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.